بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يبيس بارك الله فيكم. هم يرجو جسدا مثل فاترك هذا مثل تيمة بيقونا دي أجنشاط دي منافقين. فالس يما دين أنا ديزا أجنشاط دي بزيش بيندت إساس seine Pflicht, ja, mit Aujabil Wajibat, dass er sich von dieser Eigenschaft reinigt. Ja. Und wir haben erwähnt, die Aussagen der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, wo sie sagten, Nifaq fürchtet jeder Gläubige. Nur ein Munafik fürchtet sich nicht von Nifaq. Nur ein Munafik ist sich sicher, dass er kein Munafik ist. Nur ein Munafik sagt, Wallahi, ich bin kein Munafik, ich bin ein Mu'min, ich bin... Nur ein Munafik sagt das. Aber ein wahrer Mu'min, er hat ständig Angst, dass er nicht Nifaq begangen hat, dass er nicht Munafik geworden ist, wie zum Beispiel Omar, der noch nur selbst. Hudhaifa ibn al-Yaman hinterhergerannt und hat ihn gebeten, ich bitte dich, sag mir, hat dir Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam, bin ich auf der Liste der Munafiqin? Ja? Oder Hanzala, radiallahu anhu, als ein Sahabi zu ihm sagte, kefa anta ya Hanzala, wie geht es dir Hanzala? Er sagt zu ihm, nafaqa Hanzala. Hanzala hat Nifaq gemacht, hat Nifaq begangen, subhanallah. Warum? Ja? Allahumma stand, die Leute, also die Sahaba haben die Sache sehr ernst genommen. Und wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, in der ersten Sura, im Koran, zuerst erwähnt er, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, al-Ladina an'amta alayhim. Als allererste, Allah subhanahu wa ta'ala, wie ihr wisst, im Koran erwähnt verschiedene Gruppierungen von Menschen, verschiedene Kategorien, verschiedene Menschen. An erster Stelle erwähnt er in Surat al-Fatiha, Al-Ladina an'amta alayhim. Diejenigen, denen du deine Gnade erwiesen hast. Diejenigen, denen du deine Gnade und Ni'ama geschenkt hast. Das sind die Gläubigen, die Mu'minin. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala eine zweite Gruppe von Menschen. Nicht nur in Surat al-Fatiha, sondern sehr oft im Koran. Maghdubun alayhim. Ghayr al-Maghdubi alayhim. Also Maghdubun alayhim. Die Allahs Wut, Zorn ausgelöst haben. Allah ist böse auf sie geworden. Das sind die Juden. Wadbalin. Und die Dalun am Ende der Sura, das sind die Christen. Bei allen Mufassirin. Allah erwähnt in der ersten Sura drei Kategorien von Menschen. Dann in der Sura Al-Baqarah, gleich danach. Gleich danach. Die zweite Sura im Koran. Oder die erste Sura nach Surat al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt mehrere Ayat hintereinander. Bei diesen ersten drei Kategorien erwähnt er sie nur mit Namen. Al-Ladina an'amta alayhim, Maghdubun alayhim und Dalim. Diese drei Gruppen. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala eine Reihe von Ayat und beschreibt diese Gruppe, über die wir hier reden. Die gestrige Hutba. Wir haben, subhanallah, halbe Stunde geredet, nur über drei Ayat. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Es gibt Menschen, die sagen, wir glauben an Allah und an das jüngste Gericht, aber sie sind keine Mu'minin, sie sind keine Gläubigen. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie versuchen Allah zu betrügen und die Gläubigen. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَى أَنْفُسَهُمْ. Sie betrügen sich aber nur selbst. وَمَا يَشْعُرُونَ. Das spüren sie aber überhaupt nicht. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ihre Herzen sind krank, aber Allah vergrößert ihre Krankheit nur noch mehr. Die gehen immer weiter in die Dalale. Immer weiter entfernen sie sich von dem wahren Weg. Immer weiter. Und sie, das Problem bei diesem, bei dem Nifaq, er kommt nicht zurück. Aber ein Mu'min, der Sünden macht, er kommt immer wieder zurück. Er begeht eine Sünde, dann macht er Tauba und kommt, findet wieder inshallah auf den geraden Weg. Aber ein Munafik nicht. Er glaubt das überhaupt nicht. Er gibt sich nur aus als ein Gläubiger. Deswegen, Wa'azim Billah, sollte jeder also mit sich selbst abrechnen, und schauen, falls er irgendeine dieser Eigenschaften bei sich findet, dass er sich inshallah davor reinigt, an erster Stelle mit Dua, indem er Allah subhanahu wa ta'ala bittet, dass er ihn von diesen Eigenschaften bewahrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen und unsere Taten von Nifaq säubern und reinigen. La hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Punkt, und zwar der achte Punkt. التفريق بين المؤمنين ودس والوقية وإشعال نار الفتنة واستغلال الخلافات وتوسيع شقتها. Also die nächste Eigenschaft von den Munafikin. Gestern haben wir ja einige erwähnt, dass wir sie nicht wiederholen, das wäre nicht Zeitverschwendung. Aber Allah muss sagen, ihr könnt sich den Vortrag bei Tahir nehmen oder bei jemand anderem, wer halt gestern aufgenommen hat. Der achte Punkt oder Eigenschaft von den Munafikin ist, sie arbeiten immer daran, die Muslime zu spalten, damit sich die Muslime zerstreiten. Sie arbeiten immer daran, die Fitna unter den Muslimen auszulösen, damit sich die Muslime hassen, damit sich die Muslime bekämpfen, damit die Muslime aufeinander losgehen und ihren wahren Feind vernachlässigen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ihren echten Feind, den verfluchten Shaitan und die Kuffar, Muharibin lidinillah, die Kämpfer gegen Islam, dass sie die vernachlässigen und dass sie sich selbst bekämpfen und Fitna und so weiter und so weiter. La haula wa la quwwata illa billah. Wir werden sehen, dass die Munafikin in der Zeit des Propheten Salama immer wieder irgendwelche Fitnen ausgelöst haben. Zum Beispiel die Fitna, als die Aisha, die Frau des Propheten Salama, für Zina beschuldigt haben. Waren sie es nicht? Das sind die Munafikin. Ja? Und manche Mu'minin, in dessen Herzen Krankheit war, ja, sie haben auf sie gehört, danach wurden sie also dafür auch bestraft. Dann sehen wir zum Beispiel in Uhud, als die mit einem Drittel der Armee, 300 Soldaten, subhanallah, ein Drittel der Armee, sie haben den Kampffeld verlassen, haben den Propheten alaihi salatu wasalam und die Mu'minin im Stich gelassen. Und haben gesagt, ja, wenn es Kampf gäbe, aber es wird eh nicht zum Kampf. Das sind diese fiesen Munafikin, Ausreden, subhanallah. Einer der Sahaba sagte zu ihm, ein älterer Mann, subhanallah, geht ihr denn wirklich zurück? Und ihr verlässt den Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Und Abdullah ibn Ubay, der Munafik, sagt, na, er hat auf sie gehört, auf mich hat er nicht gehört. Also hat auf die Muslime, auf die Jugendlichen hat er gehört und ist aus Medina rausgegangen, um bei Uhud mit den Muschrikin zu kämpfen. Er hat nicht auf mich gehört, als ich zu ihm gesagt habe, ja, Rasulullah, bleiben wir in Medina. So, diese, wie sagt man das, der beleidigte Wurst, er hat nicht auf mich gehört. Ich gehe nach Hause. Subhanallah. Solche Muslime oder Brüder finden wir auch. Wir sagen nicht, das sind Munafikin, aber das ist schon eine Eigenschaft von Munafikin. Wenn ihm irgendwas in der Jama'a nicht passt, er ist gleich beleidigt. Ich spiele nicht mehr mit und will die Jama'a verlassen und ist los, Allahu Akbar. Die Jama'a ist halt so. In der Jama'a, du musst lernen, mit der Jama'a zu leben. Es ist nicht in der Jama'a immer so, wie es dir passt. Es ist sehr oft so, die Leute machen Sachen, die dir nicht gefallen. Die Brüder machen Sachen, die dir nicht gefallen. Aber dein Platz ist mit deinen Brüdern. Nehmen wir mal an, dein echter Bruder, mit dem du aufgewachsen bist in einem Haus oder deine Schwester. Gab's nie Streit zwischen euch oder Schläge und Prügelei und so? Sicher, wegen Ball, wegen Spielzeug, wegen dies, wegen das, wegen... Ja? Aber du musst trotzdem mit ihm leben in einem Haus. Und du liebst ihn und er ist, was willst du machen? Das gleiche ist mit deinem Bruder im Islam. Das gleiche ist mit Ahl Sunnah wal Jama'a. Ja? Es gibt Probleme, aber die Munafikin sind so. Sobald nicht irgendwas ist, wie sie wollen, sie verlassen sofort die Jama'a. Und nicht nur, dass sie das machen. Die Munafikin, sie lösen eine Fitna aus, damit sich die Jama'a spaltet. Weil er alleine wäre ein echter Mu'min, ein wahrer Mu'min. Irgendwas in der Jama'a ist so heftiges, so schlimmes passiert. Er konnte es nicht aushalten. Er ist selber gegangen, auf eine Art und Weise, dass niemand gespürt hat. Aber ein Munafik, er geht nicht alleine aus der Jama'a, sondern er holt noch mehrere, damit sich aus einer Jama'a zwei Jama'at bilden. Na? Er will ja nicht alleine sein, wie der verfluchte Iblis im Jahannam. Er will auch nicht. Er rennt von einem zu anderen und sagt, weißt du, hast du gehört, der Imam, was er gesagt hat, das ist wirklich unerhört. Und dann geht er zu den anderen und sagt, ja, weißt du, was der Bruder gemacht hat? Und keiner hat reagiert, alle sind auf mich, keiner wollte mich in Schutz nehmen. Ja? Subhanallah, subhanallah. Ja? Und er kann es kaum erwarten, dass jemand, wenn jemand zu einem wahren Mumin kommt und sagt, subhanallah, so wie man dich vorhin behandelt hat, ich bin voll auf deiner Seite. Was sagt ein Munafik? Er sagt, ja, du bist auf, komm. Ein Mumin nicht. Ein Mumin sagt, weißt du was? Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und zwischen diesem Bruder. Und du hast da dich absolut, du hast kein Recht, dich einzumischen, außer als Muslim. einer, der die Leute versöhnt und zusammenbringt. Aber nicht als einer, der Partei eingreift. Zum Beispiel zwei Brüder streiten sich in der Jemaah. Oder zwei Gruppen von Brüdern streiten sich in der Jemaah. Die einen sagen, wir sind dafür, die anderen sagen, wir sind dagegen. Ja? Ein Mu'min. Was macht ein Mu'min? Ein Mu'min versucht zu schlichten, in dem Sinne, dass sie die ganze Mes'ala, die ganze Qadiyya, den ganzen Streit, dass sie es vergessen. Erst nachdem sie sich versöhnt haben, dann kommt er und sagt, aber die richtige Meinung war diese Gruppe. Weil wenn du dich einmal versöhnt hast, du kannst keinen Rückzieher machen. Versteht ihr mich? Zum Beispiel ihr zwei streitet jetzt. Ja? Und ich weiß, du bist in Recht. Ja? Aber ich werde nicht sagen, er ist in Recht und wir machen ihn fertig. Nein. Sondern ich schaue, dass ihr euch versöhnt. Und ihr kommt, Halas, wir vergessen, was war, wir versöhnen uns, umarmen uns. Und danach komme ich und sage, Mashallah, aber der hat schon, du bist falsch. Weil nachdem du dich versöhnt hast, es gibt keinen Rückzieher mehr, dass du sagst, Halas, ich, nein. Das wäre das machen nur Frauen. Männer machen sowas nicht. Wenn du einmal jemanden verziehen hast, wenn du einmal dich mit jemandem versöhnt hast, dann gibt's keinen Rückzieher mehr. Dann sagst du, Heil, Inshallah, wir werden das. Verstehst du mich? Aber die Munafiki nicht. Die sind so wie ein Sahaba sagt, ihr verlässt den Propheten. Er sagt, ihr wolltet nicht auf mich hören, dass wir in Medina bleiben. Er hat auf die anderen gehört und ist Uhud gegangen. Wir gehen zurück nach Medina. Was sagte der Sahabi? Ab'adakumullah. Möge Allah euch weit entfernen von uns. Wenn ihr euch entfernen wollt, möge Allah euch noch weiter entfernen. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben, wenn ihr so seid. Deswegen, es ist nicht der Sinn, dass wir eine große Jemaah haben. Es ist nie der Sinn gewesen, dass wir viele sind. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es ist nie. Sondern der Sinn ist, dass die da sind, dass sie die Religion lernen. Weil ein Munafik, er wird nicht lange aushalten können. Er wird es schwer, sehr schwer haben. Früher oder später wird er die Jemaah verlassen und sagen, Halas, ich gehe meinen Weg des Kufrs weiter. Er kehrt wieder zurück in seine alten Wege oder er sucht sich eine neue Sekte oder irgendeinen anderen Weg, den er geht. Illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Also das war der achte Punkt. Und der neunte Punkt, Al-Ifsadu fil Ard. Und sie arbeiten immer daran, dass sie Fassad unter, allgemein Fassad in der Jemaah und Fassad auf der Welt, dass sie Unruhe stiften, Unheil stiften. Ja? Also diesen ersten, also den achten Punkt und den neunten, beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt über die Munafikin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ خَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِهُونَ. Wenn man ihnen sagt, macht's kein Fassad auf der Welt, tut's nicht Unruhe stiften, Unheil, Streit, die Muslime streiten sich wegen euch. Ihr seid die, wegen die sich die Muslime streiten. Ihr Munafikin, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِهُونَ. Sie sagen sofort, sind sofort bereit zu sagen, nein, wir wollen nur Islah, wir wollen nur Versöhnung, wir wollen nur, dass alles passt, dass alles. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. Allah sagt über die Munafikin, nein, wallahi, wahrlich, sie sind die echten Mufsidun, die echten Leute des Fassad, die Unheil stiften. Sie spüren das überhaupt nicht, subhanallah. Sie wissen überhaupt nicht, dass sie diese Leute des Fassad sind. Ja? Wenn wir heute anschauen, zum Beispiel manche Leute, die sich Ilm zuschreiben, sie sagen, wir sind Ulema, keine Ahnung. Manche Leute sagen sogar, das sind Ulema, das sind Shuyukh, das sind Gelehrte, das sind Da'ia. Ja? Was ist ihre Aufgabe? Ist ihre Aufgabe, dass sich die Umma wieder versöhnt, dass die Umma wieder unter einer Flagge steht? Es kann nicht 100 Flaggen im Islam geben. 100 Flaggen gibt es nicht im Islam. Im Islam gibt es nur eine Flagge. Flagge von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nur die. Jede andere Flagge akzeptieren wir nicht. Egal ob rot oder grün mit Streifen oder rot mit irgendwelchen anderen Zeichen oder keine Ahnung was ist. Wir akzeptieren keine Flaggen außer die Flagge von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und anstatt dass diese Leute daran arbeiten, dass sich die Umma versöhnen, gegen wen? Gegen den verfluchten Teufel, subhanallah, der ihre Eltern aus Paradies rausgeschmissen hat, oder besser gesagt, wegen ihm wurden sie rausgeschmissen. Anstatt dass sie sich, jeder ruft zu seiner eigenen Jemaah, jeder ruft zu seiner eigenen Partie, jeder ruft zu seiner eigenen Tarikat oder Sekte oder zu seinem eigenen Sheikh oder Hodja. Anstatt dass sie zu der Umma rufen, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und wenn man ihnen sagt, macht kein Fassad, subhanallah. Wieso rufst du zu dieser Partei auf? Wieso rufst du zu dieser Partei der Befreiung oder Partei der Versklavung oder keine Ahnung, welche Wieso rufst du die Leute zu dieser Partei? Wieso rufst du sie nicht zu Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, nein, nein, wir wollen nur Islah. Wir wollen nur, dass die Leute sich, wir wollen nur Gutes. Wir wollen damit nur gut, wir wollen auf diese Art und Weise Scharia erreichen. Wirklich, was du nicht sagst. Ja? Ihr wollt Scharia erreichen? Ja? Scharia, weiß man, wie man Scharia erreicht. Ja? Das wurde ganz klar im Koran und Sunna beschrieben, wie man Scharia erreicht. Aber nicht so, wie ihr das macht. Ja? Ihr habt den Islam verlassen zuerst. Ihr habt ihn zuerst verlassen als Schad, damit ihr mit Scharia regiert. La haula wa la quwwata illa billah. Die sind keine Muslimen, die sind, die Munafikun sind, immer Mufsidun. La haula wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَنَسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Ha? Ish, وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. Und wenn er sich abwendet und weggeht, er kommt und sagt, Maslaha, Bruder, das ist Maslaha, das ist ein Nützen für uns. Wenn er sich aber umdreht und weggeht, سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. Er arbeitet dran. Er arbeitet, also er zeigt richtig Einsatz, um Fassad und Unruhe zu stiften. Er kommt zwar in die Jama'a und sagt, Wallah, ich wollte nur, dass alles passt, dass alles gut ist, dass inshallah so. Aber sobald er sich umdreht und die Muslime verlässt, arbeitet er an Fassad. Wallahu la yuhibbul Fassad. Und Allah liebt nicht Fassad, Unheil. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen, wenn ihr jemanden seht, der wie eine ist wie ein Ungeziefer, so wie eine Ratte oder eine Maus, ist, dann, Wallahi, ihr sollt wissen, hat Eigenschaften von Munafikin. Eine Maus, was ist eine Maus? Ein Schädling, Munafikin sind auch Schädlinge, Munafikin sind auch Schädlinge. Er kann es nicht lassen, dass er nicht irgendeinen Schaden anrichtet. Subhanallah, Wallahi, es gibt wirklich solche Leute. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich verflucht. Du sitzt mit ihm 5 Minuten. Er hat ja so viele Informationen oder, wie sagt man das, Lügen erzählt, dass du Kopfschmerzen bekommst. Hey, hast du gehört, was dieser Bruder gemacht hat? Er hat dies, Wallahi, dieser Bruder hat das und gemacht. Und dieser Bruder hat dies gemacht. Und du, dann kommt er, weißt du, was passiert ist mit dieser Schwester? Sagst du, ja, Rabbi, was ist da los? Na? Hey, hast du gehört, dieser Schäfer, was er erzählt hat? Ich habe dies. Das sind seine Themen. Von diesen Schädlingen. Was macht man mit einer Maus? Patsch nehmen. So auch macht man auch mit Munafikin. Nimmst du den Schuh, nimmst du ihn und raus mit ihm aus dem Fenster. Spusch, ne? Es? Ich hab ihn schlafen, ne? Wallah, Mustan. Munafikun sind richtige Schädlinge. Kurz gesagt, la haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Und dazu, also haben wir auch aus dieser Ayah, Iddiaul Islah. Ja? Sie machen zwar Fassad ständig. Sie versuchen immer Schaden anzurichten. Aber wenn man sie packt und ihnen sagt, was ist los mit euch, sagt sie immer Islah. Islah, wir wollen, dass es gut ist, wir wollen, dass alles passt, wir wollen Versöhnung, wir wollen dies, wir wollen das. Aber in Wirklichkeit tun sie nur Schaden zufügen. Aywa. Qalu innama nahnu Muslimun, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die nächste Eigenschaft von ihnen ist As-Safah. Was ist Safah? Safih, yani. Schwachsinn. Dummheit. Blödheit. Dummkopf. Was gibt's noch? Esch? Safih, yani Safah. Yani Rabbi. Esch? Safiha, warum? Das, wenn er verspricht, إلا من سفه نفسه. يعني رجل غبي، رجل غير عاقل، رجل يعني أعماله غير منضبطة يعني مفسد. أيوة، هذا هو سفيه. Also einer der direkt übersetzt könnte man das Schwachkopf übersetzen. Dummkopf. Narr. Narr ist ein gutes Wort, barakallahu fikum. Das ist eine Eigenschaft von den Munafikin. Aber nicht nur das. Waramil mu'minin bisafah. Sie beschuldigen, sie sind selber, also, irre. Sie sind selber, also kranke Leute im Kopf. Aber sie versuchen die Mu'minin ständig damit zu, zu belasten. Also sie sagen diese, schau dir diese an, die sind verrückt, wallahi, die sind verrückt, die sind dies, die sind das. Die reden ständig über Mu'minin, aber sie sind selber so. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt also dieses Phänomen und sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. Wenn ihnen gesagt wird, glaubt, so wie die Menschen glauben, also echte Menschen, so wie die Gläubigen glauben, sie sagen, أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. Sollen wir das denn wirklich glauben, das, was Schwachköpfe glauben? Was Irregegangene? Was Narren glauben? Sollen wir das wirklich glauben? Das sind die Antworten von den Munafikin. Nimm dir jetzt einen angeblichen Muslim. Angeblichen Muslim. Einen, keine Ahnung, Schnurrbart-Säkularisten. Oder irgendeinen anderen. Demonstratoris, Kommunisten, keine Ahnung was. Nimm dir einen. Sag ihn, Subhanallah, willst du denn nicht glauben, wie die echten Männer geglaubt haben? Wie die Sahaba? Willst du nicht glauben, wie die Sahaba, Ridwanullahi alayhim? Was wird er sagen? Er sagt, soll ich glauben, wie diese Schwachköpfe? Wie diese Beduinen? Viele Gelehrte, Subhanallah, in Bosnien, das sind die größten Ulema, nennt man sie. Ja, Akademiker und Doktoren im Islam und so. Was sagen sie über die Sahaba? Sie sagen, das waren Leute, Beduinen, das waren Leute, die waren... A'udhu Billah, die Besten, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, er sagt, das waren Bauern, das waren Beduinen, das waren Schwachsinnige, das waren, keine Ahnung. Ela innehum humus sufaha, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, sie, die Munafikin, sind die wahren sufaha. Das sind die wahren Schwachköpfe. La hawla wa la quwwata illa billah. Nimm einen Munafik und sag ihm, keine Ahnung, den bekannten Hadith vom Propheten, wo er sagt, Ju'ila rizqi fi dhilli rumhi, meine Versorgung, mein Rizq ist im Schatten meines Speeres, meiner Lanze. Was ist das für eine Religion? Das ist dies, das ist das, das heißt Schwachköpfe. Ja? Oder sagen die Aya, wassariqu wassariqatu faqtau aydihuma. Und der Dieb und die Diebin schneidet in die Hand ab. Dann wird sagen, das sind Schwachköpfe. Das ist eine kranke Religion. Ala innahum humus sufaha. Nein, die Munafikin, sie sind sufaha. Sie sind Schwachköpfe. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn ihr jemanden seht, der Mu'minin beschuldigt, sie werden dumm, sie werden blöd, sie werden dann sollst du wissen, das ist eine Eigenschaft von Nifaq. La hawla wa la quwwata illa billah. Und hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Es stimmt schon, dass manche Muslime, manche unserer Brüder, machen bestimmte Handlungen, unüberlegte Handlungen machen sie. Dann sagst du, ja Rabbi, was ist da los? Bist du ein Kind? Was ist los? Kannst du nicht nachdenken, Subhanallah, machst so einen Blödsinn und machst mehr kaputt, also du richtest mehr Schaden als Nützen an. Es gibt solche Brüder, stimmt das nicht? Aber wir beleidigen ihn nicht wegen seiner Religion. Wir sagen, die Religion ist rein von allem. Das ist eine perfekte Religion. Das Gesetz Allahs, subhanahu wa ta'ala, ist perfekt. Aber ihre Träger machen Fehler. Ist das nicht so? Muslime machen Fehler. Deswegen, wenn du jemanden von den Muslimen tadeln möchtest, dann wegen seinen Fehler, aber nicht wegen Islam. Aber die Munafikin, sie beleidigen Muslime, weil sie sich an Islam halten. Sie sagen, schau dir diesen Dummkopf mit diesem langen Bart. Versteht ihr mich? Er beleidigt einen Muslim. Er beschimpft ihn wegen seinem Glauben, also dass er sich so stark an die Religion haltet. Deswegen beleidigt er ihn. Aber wir, einen Mu'min, der einen Fehler gemacht hat, wir sagen, du hast wirklich Mist gebaut. Wir sagen ihm das, versteht ihr mich? Aber nicht wegen, dass wir irgendwelche Schuld dem Islam geben, wo Yasin Billah, sondern ihm persönlich, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Also das ist verständlich. Also, die nächste Eigenschaft ist, in dem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also erwähnt einige Eigenschaften von Munafikin und sagt, wa idha khasama fajr. Und wenn er diskutiert, wenn er streitet, dann beleidigt er, ist er beleidigend. Mit einem Munafik, mit einem Mu'min, wenn du mit ihm diskutierst, wenn du mit ihm streitest wegen einer Sache. Er ist objektiv, er ist auf dem Boden, er bleibt bei den Tatsachen, er ist gerecht, er erwähnt Beweise, wenn er welche hat. Er antwortet ja auf deine Beweise, wenn du ihm falsche Beweise gebracht hast, und er sagt, nein, damit kannst du nicht beweisen. Aber er redet normal, auch wenn er lauter redet und so, das ist ja kein Problem. Je nach seinem Temperament. Aber ein Munafik, wenn er streitet, wenn er diskutiert, dann beleidigt er. Ach, was weißt du, du bist ein Dummkopf, du hast nichts gelernt. Welche Schule bist du gegangen? Ich bin Magister, du bist nichts. Du bist Bauer, du kannst nicht lesen. Schau dich an, was willst du mir sagen? Und beleidigt, versucht dich zu erniedrigen. So sind die Munafikin. Wie viele solche? Wallahi, ich sehe einen Bruder, also er ruft an, dort sitzt ein Schuyuch. Mit Bart, Mashallah, schöne Tücher, einer hat es auch, so eine Hoja-Kappe. Und ein Bruder ruft an. Wallahi. Ein Bruder. Man hat zwar sein Bild nicht gesehen, das war im Studio. Er redet Arabisch, also reden Sie. Erstens, er redet mit Adab, mit Benehmen, islamischen Benehmen, subhanallah. Und er redet mit Beweisen. Einer, der man sieht richtig, dass er Ilm hat. Er hat Wissen, er weiß, was er redet. Und er hat auch den richtigen Manhaj und richtige Akida. Und macht diese Schuyuch, die dort sitzen, er macht sie richtig fertig. Was er sich sagen, er sagt zu denen, was ist da jetzt los? Also verstehen wir irgendwie nicht. Ja? Wo noch Mubarak war, keiner hat irgendwas gesagt. Ganz im Gegenteil, ihr habt versucht, also diesen Aufstand, diese Thaura, wie nennt man das also? Revolution. Ihr wolltet sie unterdrücken, dass die Leute haben keine Chance gegen Mubarak und gegen seine Armee und habt sie unterstützt und jetzt sitzt ihr da im Studio und redet gegen Mubarak und angeblich redet ihr über irgendwelchen Islam und so. Also er macht sie wirklich, Alhamdulillah, fertig. Und einer von denen, er hat sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat zwar einen langen Bart, aber das ist eine Fassade, hinter der er sich versteckt. Versteht ihr mich, Barakallahu? Du erwartest jetzt von ihm, dass er die Wahrheit sagt, dass er sagt, wer bist du, was redest du da für ein unsinniges Zeug und beginnt ihn zu beleidigen und du bist so, wer hat das von Ulema gesagt? Sag mir, nimm mir einen, nimm mir zwei, nimm mir drei. Also auf eine echt hässliche Art und Weise. Subhanallah. So sind die Munafikin. Wenn du mit ihm streitest, ey, sofort beleidigen. Er beleidigt dich und beschimpft dich und Allah muss da. Ein Mu'min darf sich niemals, darf niemals so sein. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt das. Aber nicht nur das. Wenn er schreitet und wenn er diskutiert, dann ist er ganz extrem, subhanallah. Aber manchmal erwähnt er auch Schönes, schöne Wörter. Manchmal erwähnt er schön und weise Wörter. Weise Worte kommt er und zu dir, Bruder, schon so, und erwähnt dir ein Hadith, und du, Mashallah, du glaubst, er ist einer, der Wissen hat und so. Aber auf der anderen Seite, fang nur irgendeinen Streit mit ihm. Er wird alle Schimpfwörter, die er gelernt hat, in allen Sprachen, wird er dir sagen. Ja? Wo ist jetzt dieser schöne Ahlak und dieser schöne, Bei Munafikin gibt es das nicht, la haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِسَامِ. Und es gibt Leute, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Es gibt Leute, seine Worte gefallen dir für الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, in dieser Welt. Wenn er redet so weise und er kommt ins Fernsehen und du sagst, subhanallah, der hat wirklich Gutes gesagt. Und er sagt gegen den oder für den oder weise Worte, seine Worte gefallen ihm. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ. Und er nimmt Allah als Zeugen für das, was in seinem Herzen ist. Ich bin Mujahid, ich bin Mu'min, ich bin dies, ich bin Ahli Sunnah, ich bin gegen Ahli Bid'ah und ich bin so und so. Das macht er. Und auf der anderen Seite, وَهُوَ أَلَدُّ الْخِسَامِ. Aber wenn es zum Streit kommt, dann ist er der Extremste im Streit. Er ist sofort Khusuma. Sofort beginnt er zu also Jadal. Ja? Wo kann ein Insan und ältere Schein Jadala? Er ist sofort bereit zu streiten. Sofort, er ist ganz extrem, subhanallah. Wenn du mit Wahrheit kommst, all diese ganzen Hikme, diese ganze Weisheit, die du vorhin gesehen hast, alles fällt ins Wasser. Das ist überhaupt nicht den ich kenne. Das ist ein ganz anderer Mensch jetzt. So sind die Munafikin. Verstecken sich manchmal hinter schönen Wörtern, hinter schöner Fassade. Aber manchmal kommt er mit subhanallah, mit so einer hässlichen Art, die verboten ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Die nächste Eigenschaft ist, die Munafikin, die haben keine Bescheidenheit. In welchem Sinne bescheiden? Bescheiden, wenn es sich um Wahrheit geht. Einer, der die Wahrheit, der bereit ist, die Wahrheit anzunehmen. Wenn du zu einem Munafik kommst und sagst, Bruder, du hast einen Fehler gemacht, oder hast du keine Angst vor Allah, das ist nicht gut, und so. Er ist nicht bescheid, dass er sagt, Bruder, möge Allah dich belohnen, barakallahu fik. Nein. Er platzt wie eine Bombe. Wer bist du, dass du mir das sagst? Du willst mir sagen, ich wäre, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اللَّهُ أَخَذَتْهُ عِزَّةُ بِالْإِسْمِ. Wenn ihm gesagt wird, fürchte Allah, sein Stolz, seine Ehre, fühlt sich gleich beleidigt. Sofort sein Stolz und seine Arroganz verwandelt ihn in was? In einen ganz anderen Menschen. Er akzeptiert die Wahrheit nicht. Du kannst zu einem Munafik kommen und dass du ihm sagst, Bruder, das geht nicht. Sofort, halas. Er dreht durch. Wallahi, wie viele solche Leute, ich selber habe viele solche Leute gesehen. Er ist, mashallah, ein Hodja, einer, dem die Leute folgen, die fragen ihn, und er ist, mashallah, verteilt die urschönen Nasiha, also Ratschläge und so. Und dann kommst du zu ihm und sagst, schau, Hodja, deine Hosen sind halben Meter unter der Erde. Was ist das? Das sollte eigentlich nicht ein Hodja so sein mit langen Hosen. Wer bist du, dass du mir das sagst? Du bist ein Scheiher, du hast keine Ahnung. Eigentlich, wenn mir jemand sagt sowas und er sagt mir dann, du machst das und wer bist du, dass du mir das sagst? Was antworte ich ihm? Nichts, geh einfach weg. Was willst du ihm schon sagen, wenn er so ist, so unverschämt und so? Was? Gestern zum Beispiel, ich sehe einen Bruder, er kam rein in die Moschee mit einer Kappe. Und auf der Kappe habe ich sofort gesehen, die Flagge, entweder war das die dänische Flagge oder die britische Flagge. Also weiß mit einem roten Kreuz drauf. War hier zugenäht. Und hier irgend so ein anderes Ding. Und hat gebetet, zwei Recker. Und dann hat er sich neben mir gesetzt. Die haben gesagt, Bruder, das ist ein Problem schon, diese Flagge. Das ist ein Kreuz. Er hat runtergenommen, hat gesagt, subhanallah, ich trage diese Kappe seit einem Jahr. Ich habe das noch nie bemerkt. Und hat genommen, gleich oben hier, so eine Klinge zum Schneiden. Und hat diese Fäden hat aufgemacht. Hat die Kaffeeflagge ins Müll geworfen. Ohne, und er sagt, oh, danke, Bruder, barakallahu fik. Ein Munafik, was will er sagen? Sagt, na egal. Das ist eh nichts, das ist, er sagt, das ist nur eine Flagge. Sag ja, okay. Aber da ist ein Kreuz drauf. Er sagt, na, das ist nicht so, ich habe andere Nähe. Ich trage nicht das aus Liebe zu. Er ist sofort bereit zu streiten und zu diskutieren. Anstatt, dass er sagt, danke, Bruder, barakallahu fik, Kreuz, Ugo Billah. Teufelsanbeterei, weg damit! Nein, das ist ein Stolz, du hast ihn verletzt, du hast ihn erniedrigt. Wer bist du? Ich bin was Besonderes, du bist nix. Du bist A'udhu Billah, sonst sind die Munafikin, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Die nächste Eigenschaft, und wir haben ja davon in Juma ein bisschen was geredet, Mualatul Kafirin. Sie nehmen die Ungläubigen als ihre Freunde und als ihre Beschützer und stellen sich auf ihre Seite und verteidigen sie und lieben sie. Lieben sie also la hawla wa la quwwata illa billah. Und sie arbeiten für die Sache der Kuffar gegen Muslime. Sie arbeiten für ihre Sache. Nimmt jetzt Wir haben immer wieder gesagt, Dienst diese arabischen Herrscher und so. Aber Alhamdulillah, die werden immer weniger. Alhamdulillah, die werden immer weniger und das ist wirklich eine schöne Sache. Bis gestern haben wir ihm gesagt, nimm Mubarak, Alhamdulillah ist weg, nimm diesen Ben Ali. Ja? Oder keine Ahnung, Gaddafi und so. Die werden immer weniger. Und jetzt dieser Bashar. Lanahullah, er wird auch weggehen. Und diese ganzen Inshallah werden. Al-Muhim. Ja? Nehmen wir diese Leute, diese Munafikin. Für wen arbeitet er? Für die Sache des Islams? Kämpft er? Kämpft er für die Sache des Islams? Setzt er sich ein für die Sache des Islams? Der Muslime? Der Umma? Nein, er setzt sich für die Sache der Kuffar ein. Die Kuffar haben ihm die Herrschaft dort gegeben. Und wenn die Kuffar kommen und sagen zu den Türken, schau, wir werden jetzt aus Türkei an Irak angreifen. Wir werden in Türkei unsere Basis haben. In Türkei haben die CIA. CIA hat in Türkei ihre Gefängnisse für Mujahideen. Wenn sie irgendwo schnappen, in Afghanistan, irgendwo auf der Welt, sie müssen immer in Türkei ein bisschen tanken. Ja, sie tanken ihre Flugzeuge, sie tanken sich selbst auf, also diese ganzen Anabolika und diese ganzen Drogen und so. Ja, schnappen sich auch noch jemanden aus der Türkei, falls die türkischen Sklaven uns etwas vorbereitet haben, irgendeinen. Und dann weiter zu Bosnien, dort schnappen sich auch ein paar. Und dann gehen wir weiter nach Guantanamo. So war das. Wallahi, liest ein paar die gefangenen Brüder, die gefangen wurden in Afghanistan. Ja, immer haben sie Stationen gemacht. Na, diese eine, ich habe gestern den Brüdern erzählt, ein Sudanese, den haben sie also in Afghanistan, also gefangen, die Amerikaner, und er war in Afghanistan im Gefängnis, dann sagt er, sie haben mich und viele Brüder also in so einen Transporter, so ein Flugzeug genommen, dann haben wir einen Zwischenstopp gemacht in Bosnien, haben noch 6 Algerier abgeholt und dann ab geht's nach Guantanamo. Diese 6 Algerier, Araber, Mujahideen waren in Bosnien, haben gekämpft für die Munafikin. Aber die haben gekommen, haben für die islamische Sache gekämpft, für die Sache der Umma, damit es der Muslime dort besser geht. Wollten sie verteidigen? Ja? Aber die Munafikin haben sie verkauft. Ihr wisst, wie viel haben die Munafikin in Afghanistan pro Araber verlangt von der amerikanischen Armee? Ja? Ich glaube, für $1000 haben sie also Gefangenen verkauft. Ja? Araber sagt man auf Afghanisch Arabian. Ja? Stimmt das? Haben wir Afghanen hier? Arabian sagt man. Ja, Arabi. Arabi, ja? Wie schauen wir Arabisch spricht besser? Allah, den nehmen wir, verkaufen wir an Amerikaner. Amerikaner nehmen Guantanamo. Für $1000 verkaufst du einen Muslim. Ist das, kann ein Muslim einen anderen Muslim verkaufen? Unmöglich. Das sind die wahren Zeichen des Nifaks. Heuchlerei, Kufr im Herzen, also richtig verankert, verborgen, bis zum geht nicht mehr. La haula wa la quwwata illa billah. Und das Gleiche machen sie heute auch noch. Ja? Ne, zum Beispiel, nimmst du als Beispiel Sheikh Omar Abdurrahman. Ja? Das ist dieser Sheikh, der ist im Gefängnis in Amerika. Ja? Er war in Ägypten. Ja? Das war eine List zwischen der ägyptischen Regierung und der US-Regierung. Ja? Dass Sheikh Abdurrahman angeblich nach USA fliegt. Die ägyptische Regierung wusste, dass er dort gesucht wird, ja? Die verlangen ihn. Subhanallah. Schaut mir zum Beispiel hier. Wenn irgendein Staat, irgendein Österreicher sich schnappt, die ganze Regierung steht auf und will ihn versuchen zu verteidigen, zu beschützen, zu Lösegeld zu zahlen, wenn sein muss. Ihr könnt euch erinnern, dieser Mann aus irgendwo, wo war das? Tiroler, gell? Tiroler waren das. Ja? Dieser Mann mit seiner Frau. Ja? Die waren fast ein Jahr bei den Mujahideen gefangen. Aywa. Die Mujahideen haben sie gefangen. Aywa, die waren in Algerien gefangen. Und die waren dann in der Sahara, in der Wüste hin und her. Auf jeden Fall, Ich hab mir dann ein Interview gelesen, subhanallah. Der Mann sagt, vielleicht die Leute waren voll okay. Diese, die uns gefangen haben. Die waren voll okay. Die haben uns sogar Dings gegeben. Infusion. Weil wir haben uns an diese Hitze nicht gewöhnt. Sie haben uns Infusion gegeben, damit wir durchhalten, damit wir, ja. Aber, tut mir leid. Eure Herrscher, du hast ihn gewählt. Die haben Krieg gegen uns angefangen. Subhanallah. Allah muss dann. Deswegen, la haula wa la quwwata illa billah, diese ganzen Länder, die angeblich gegen Terrorismus bekämpfen, ja, wir sagen, das ist nicht Kampf gegen Terrorismus, das ist Kampf gegen Islam, ja. Nur die Dummen fallen auf diesen Blödsinn ein, ja. Aber wir sind offen und sagen, wenn ihr wirklich ein Problem mit den Terroristen habt, zum Beispiel die Terroristen in Afghanistan, oder die Terroristen im Irak, oder die Terroristen irgendwo in Afrika, keine Ahnung, ja, dann nehmt einfach eure Armeen aus diesen Ländern von dort. Und die werden euch auch in Ruhe lassen. Aber solange zum Beispiel ihr eure Soldaten dort schickt, besteht die Gefahr, dass die zu euch kommen werden. Was? Das waren, was weiß ich, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, das sind zwei Linien und wir beschießen uns gegenseitig. Diese Kriege sind schon längst vorbei. Für einen Krieg braucht man zwei Armeen. Für einen Krieg braucht man zwei Mächte, die sich gegenseitig beschießen und granatieren und bombardieren. Aber in diesem Fall gibt es das nicht. In diesem Fall gibt es nur eine Armee, die diese Muslime fertig macht. Und dann irgendeiner packt es nicht mehr und kommt nach in den Westen und macht ein Problem. Und dann kommt ihr Terroristen, Terroristen, Terroristen. Ihr seid selber schuld. Ihr habt euch das alles selbst eingebrockt. Wie auch immer. Subhanallah. Und dann, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi, die Araber sagen, al-jaza'u min jinsin amal. Ja? So wie du die Leute behandelst, so wie du jemanden behandelst, so wirst du auch eines Tages behandelt werden. So wirst du auch eines Tages, wo Yasin Billah fertig gemacht. Ja? Nimmst jemanden, zum Beispiel einen Räuber oder einen Dieb oder einen Verbrecher oder so, der lebt ständig in Angst. Weil er wird auch, er hat Angst, dass er eines Tages nicht auch ausgeraubt wird und verprügelt wird auf der Straße und, keine Ahnung, bestohlen wird und so weiter und so weiter. Ja. Allah muss dann, dass du jemanden fertig machst und dass du denkst, das wird man dir nicht zurückzahlen, das ist wirklich unmöglich. La haula wa la quwwata illa billah. Das denkt nur jemand, der Allah muss dann. Und ganz besonders, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtig zu sein. Gerechtig bedeutet, dass du die Menschen so behandelst, wie du gern selbst behandelst. Genau. Aywa. Wie du möchtest, dass man dich behandelt. Genau. Behandelst auf diese Art und Weise die Menschen. Nicht? Die kommen, machen die Leute dort fertig, subhanallah. Ja? Was macht das irakische, sagen wir mal, irakische Erdöl? Was macht das bei den Briten und bei den Amerikanern? Warum seid ihr gekommen? Um das Erdöl rauszunehmen. Okay, wenn das Erdöl eines Tages zu Ende ist, was werdet ihr machen? Ja, wenn Erdöl weg ist, ist der Krieg gegen Terrorismus plötzlich vorbei. Ja, ja, aber diese Terroristen werden noch immer da sein. Sie werden euch verfolgen. Sie werden zu euch kommen. Dann habt ihr ein größeres Problem als vorher. Ja, aber die Leute denken nicht nach, dass hinter den Kulissen richtige Schayatin in Menschen geschalten sitzen und diese ganzen Kriege auslösen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Schaut euch zum Beispiel dieser deutsche Schriftsteller, dieser Gras. Ja, habt ihr das gelesen? Ja, ja. In letzter Zeit, Wallah, ich habe also in den Nachrichten, er hat ein Gedicht geschrieben und hat da Israel in negativen Sinne erwähnt. Ja? Die ganze Welt steht auf. Die ganze Welt ist aufgestanden, reden alle gegen ihn. Er ist Antisemitist, er hat SS-Vergangenheit. Das stimmt aber schon, er war Polizei. Das ist nicht Mohammed, das ist Bild gemacht. Einfach, wenn die den Propheten beleidigen, keiner sagt was. Wenn man den Propheten beleidigt, ist das Meinungsfreiheit. Merkel hat ihm sogar einen Preis gegeben. Ferkel? Merkel, ja. Hat den Preis gegeben für kulturelle Freiheit. Sie das, was sie den Propheten so sehr mit Hundekopf gemacht haben. Aber er lebt im Exil. Er lebt im Exil. La, anahullah. Wallah, ich bin jetzt in Jahannam Exil. Scheiße. So ein falscher Pass irgendwo versteckt. Sie suchen ihn schon. Den oder Polen natürlich. Kuffar-Logik. Die Kuffar-Logik. Aber wallahi, jeder, der einmal Zulm gemacht hat, jeder, der Zulm begangen hat, egal ob Muslim oder Kafir oder, keine Ahnung, oder Jinn, der, der Zulm gemacht hat, dieser Zulm wird ihn einholen. Ja? Deswegen, du als Muslim musst am entferntesten, am weitesten von Ungerechtigkeit sein. Weil wenn du jemandem Unrecht getan hast, das wird dich eines Tages einholen. Wenn nicht in dieser Welt, wallahi in der nächsten Welt. Ja? Ich habe euch erzählt, also diesen Hadith, wo Abdullah ibn Umar saß mit einigen, also einige Leute waren um ihn herum. Ja? Und da war eine Sklavin, sie hat sie bedient. Und einer der Anwesenden sagte zu der Sklavin, hey du Zania, also du unzüchtige Frau. Ja? Und Abdullah ibn Abbas sagte zu ihm, wallahi, wenn sie sich nicht rächt in dieser Welt, wird sie sich für diese Sache Yawmul Qiyamah an dir rächen. Ja? Wenn sie ihr Recht, du sagst ihr Zania, bist du wahnsinnig? Bist du blöd oder was? Du sagst einer Frau, du Schlampe oder so, mit welchem Recht? Bist du wahnsinnig? Ja? Wenn sie in dieser Welt nicht ihr Recht nimmt, Yawmul Qiyamah wird sich schon nehmen. Der wollte sich sofort auslehnen. Er sagt, ja was, wenn das aber stimmt? Auch wenn es stimmt, der Prophet s.a.w. ma kana ta'anan, wala la'anan, wala al-fahish, wala al-badi. Der Prophet war nicht unverschämt, dass er so ein Zeug geredet hat, dass er jemanden Schlampe beschimpft oder sowas. Der Prophet hat nie so etwas gesagt. Auch wenn das stimmt, wenn du keine Zeugen hast, wirst du ausgepeitscht. Du hast sie gesehen. Zum Beispiel, du siehst jetzt eine Frau, macht Zina. Ja? Wehe dir, du sagst vor allen Leuten, ich hab diese Hure. Wenn du keine Zeugen hast, ja? Da. Dein Rücken wird ausgepeitscht und du wirst als Lügner erklärt und deine Shahada, dein Zeugenstand, ja? Wird nie wieder akzeptiert. Alles. Du kommst vor Gericht und sagst, ich habe gesehen, sage hier steht im Computer, du hast da eine Frau beschuldigt für das und das oder einen Mann beschuldigt für das und hast keine Beweise gehabt. Du bist ein Lügner, von dir nehmen wir dich an. Du weißt, du sprichst die Wahrheit, aber du hast es nachher, versteht sie mich bei der Klavik. Wenn du einmal jemandem Unrecht getan hast und das nicht gut gemacht hast in dieser Welt, ja, und Kerma wirst du es gut machen. Ja? Wie der Prophet Sallam sagt, sogar ein Schaf mit Hörnern, oder, also ein Schaf ohne Hörner, wird das andere mit Hörnern besiegen, Yawmul Qiyamah. Ja? Von dem es besiegt worden ist in dieser Welt. Um was? Dass Gerechtigkeit entsteht. Die ohne Hörner wird die besiegen. Endlich einmal. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das Gleiche wird auch, inshallah, das ist nur eine Frage der Zeit. Diejenigen, die jetzt keine Waffen haben zu kämpfen, eines Tages wird Allah ihnen die Gelegenheit geben, dann werden sie denen, die ihnen Zulm gemacht hat, haben, sie werden sich an die rächen. Wie zum Beispiel Gaddafi. Gaddafi hat die Leute fertig gemacht. Subhanallah. Jetzt schaut diese Heuchlerei. Sie kommen jetzt ständig mit irgendwelchen Nachrichten, die Rebellen in Libyen haben Massaker gemacht. An wen? An Gaddafi-Milizen und Gaddafi-Armeen. Massaker, sie haben die Menschenrechte nicht beachtet, haben die Leute Subhanallah, und ihr wollt nicht erwähnen, was die Armee von Gaddafi 50 Jahre lang gemacht haben in Libyen? Das erwähnt keiner. Ja? Aber derjenige, der es nicht mehr gepackt hat, er wurde sein ganzes Leben unter... Und dann, Habibi, er hat die Gelegenheit bekommen. Endlich. Alas. Das, was ich im Herzen habe, das wird rauskommen. Ja? Wie zum Beispiel, wie könnte man das nennen? Wie ein Trauma. Ja? Ein Erlebnis in der Kindheit, was dich, ja? Du wurdest geschlagen, du wurdest dies, du wirst. Zum Beispiel, diese ganzen, wir erwähnen also immer so ein Beispiel. Einer, der ist jetzt ein Serienmörder. Das ist nicht von heute auf morgen, sondern sein ganzes Leben lang hat man ihm Waschen gegeben, hat man ihn getreten, hat man ihn eingesperrt, hat man ihn verprügelt, der Vater hat ihn missbraucht. Ja? Mutter hat ihn missbraucht, Onkel hat ihn... Auzubillah, seine Kindheit war die Hölle. Und dann, wenn er erwachsen wird, was wird er wohl sein? Ein Psychopath, ein Serienkiller, Habibi. Er wird... Und ein Vergewaltiger und ein... Auzubillah. So ist das. Und genau der, man hat einen fertigen Irak, dann hat er die Gelegenheit ergriffen, jeden Gaddafi-Soldaten, den er nur gesehen hat, entweder er oder ich. So ist das Motto. Subhanallah. Und dann wundern sie sich und sagen, das gleiche wird auch mit dieser islamischen Umma passieren. Die Afghanen und die Iraker, also die Sunniten im Irak, nicht die Rafida. La hawla wa la quwwata illa billah. Zum Beispiel im Irak. Saddam Hussein hat die Schiiten fertig gemacht. Er hat die Kurden fertig gemacht. Als Amerikaner gekommen sind, auf wessen Seite werden sich wohl die Kurden stellen? Auf die Seite der Amerikaner natürlich. Gegen wen? Gegen Saddam. Er hat uns das ganze Leben fertig gemacht. Er hat einige Dörfer, einige Städte hat er ausgelöscht mit seinen Chemiewaffen. Er wirft chemische Waffen in ein Dorf. Alle Häuser sind heil. Menschen auf der Straße, du siehst sie, sie liegen auf der Straße, als ob sie schlafen würden. Keiner ist verletzt, nirgendwo blutet er. Aber alle sind tot. Frauen, Kinder, Frau hat ein Kind in der, also kurdische Bevölkerung im Irak. Frau hat ein Kind und liegt auf dem Boden neben der Straße, sie ist tot. Sie und das Kind auch. Und dann, wenn die Amerikaner kommen, um gegen Saddam zu kämpfen, natürlich stelle ich mich auf die Seite der Amerikaner. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Tyrannen, die Zalimin, die Ungerechten, die werden ihre Portion bekommen auf dieser Welt, inshallah. Wenn sie aber die in dieser Welt irgendwie entkommen, dann wird die Strafe desto härter Yawm al-Qiyamah für sie sein. In Jahannam wa yazabillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und nicht nur das. Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Also jeder Tagut, jeder Shaitan, jeder Tyranne, jeder Walim, er wird drankommen. Er wird seine Rechnung inshallah ta'ala bekommen. Hasan al-Basri kommt zu Hajjaj. Hajjaj hat sich schon vorbereitet, ihn fertig zu machen. Hasan al-Basri sagt zu Hajjaj, wie viele Väter hast du zwischen dir und zwischen Adam a.s.? Also Urväter. Er sagt, kathir, viele. Zwischen mir und zwischen Adam a.s. Adam ist der Vater der Menschheit. Hasan al-Basri fragt Hajjaj, wie viele Väter gibt es zwischen dir und zwischen Adam a.s.? Er sagt, kathir, viele. Und er sagt, und wo sind sie jetzt? Er sagt, die sind alle tot. Das ist die Antwort. Du kommst auch morgen dran. Eines Tages wirst du auch sterben. Du wirst 60 Jahre leben. 80, 100, 500, 1000 Jahre kannst du leben. 1000 Jahre kannst du leben. Kein Problem. Aber eines Tages wird der Tod auf dich warten. Der Melek wird kommen mit Allahs Befehl und deine Seele nehmen. Und dann wirst du vor Allah stehen, entweder mit einem leuchtenden Gesicht oder erniedrigt. Und nach dieser Erniedrigung kommt die größte Erniedrigung, die man nicht beschreiben kann. Und das ist Jahannam wa yazabillah. Deswegen rate ich mir und euch, dass wir gerecht sind. Dass wir nicht diese Eigenschaft der Munafikin haben, wa yazabillah, anderen Leuten zu schaden. Wir sind eigentlich gekommen zu dem Punkt, Mualatul Kafirin. Die Kuffar unterstützen gegen Muslime als Eigenschaft der Munafikin. Und da, inshallah, werden wir stehen bleiben und machen nächstes Mal weiter. Und das ist Mualatul Kafirin wa Tarabbus bil Mu'minin. Das ist 15. und 16. Punkt. Was?